wie irre, wie irrational. Das passiert in Verhandlungen recht häufig. Da passieren völlig irrationale Dinge. Da werden völlig bescheuerte Forderungen auf den Tisch geknallt. Und man, zumindest innerlich, fasst man sich an den Kopf und denkt, oh du Depp, aber es passiert. Völlig überzogene, irrationale Forderungen als Einstieg, wo man sagt, das ist doch völlig bescheuert. Und trotzdem, und das ist das Fatale bei dieser Irrationalität, es bewegt irgendetwas in uns. Und plötzlich sind wir in einem Status, dass wir denken, wir müssen jetzt irgendwie diese irre Forderung vermeiden. Wir sind motivationstechnisch gesprochen in einem Zustand weg von dieser bescheuerten Forderung, weg von dieser Irrationalität. Wir sind im Verteidigungsmodus. Wir sind nicht mehr auf dem Weg zum Gewinnen, sondern wir sind tatsächlich auf dem Weg zum weniger Verlieren. Und deshalb gilt es, das zu erkennen und dann auch zu verbalisieren, dass das eine völlig irre Forderung ist, dass die völlig überzogen ist und dass man die auf keinen Fall akzeptieren wird. Genauso ist es mit völlig irrationalem oder irrem Verhalten. Das kann Zufall sein, das kann so sein, dass der Typ Ihnen gegenüber halt so ist, wie er ist. Das kann möglicherweise aber auch eine einstudierte Finte sein, ein Schauspiel der Irrationalität. Und leider, das muss ich sagen, nimmt das ja zu, seit Donald Trump Präsident der USA ist, der ja von seiner Irrationalität lebt und offensichtlich im Verhandlungsbereich viele Nachahmer findet. Lassen Sie das nicht zu, thematisieren Sie das und sagen Sie Nein dazu. Das ist übrigens dann die Überleitung zum N in der Erfolgsformel Gain More für Ihre Verhandlungen.